Es gibt wohl keinen Musiker, der so von Phil Spector beeinflusst war wie Brian Wilson, Kopf der Beach Boys. Immer wieder hat er selbst darauf hingewiesen, was er alles von Spector gelernt bzw. direkt abgeguckt hat. Den generellen Sound, die Art, verschiedene Instrumente auf ungewohnte Art miteinander zu verbinden. Brian Wilson arbeitet in demselben Studio in Los Angeles mit denselben Session-Musikern wie Spector, hielt er nichts vom damals aufkommenden Stereo. Man höre einfach Don't Worry Baby, California Girls oder das Pet Sounds Album. Abgesehen von den Stimmen der Beach Boys könnten es ebenso gut alles Phil Spector Produktionen sein. Eben die Beach Boys mit einem Stück, das Phil Spector für die Crystals mitgeschrieben und produziert hat. Then He Kissed Me. Bei den Beach Boys wurde daraus Then I Kissed Her. Aus ihrem Album Summer Days and Summer Nights. Im selben Jahr 1965 ist auf dem Album The Beach Boys Today ein anderes Lied mit enthalten, das ein Jahr vorher von Spector aufgenommen worden war, und zwar für Veronica, hier mit ihrer Version von So Young.